kommt dann noch irgendwie. Der Melodie. Das kommt dann nicht gut, oder wie? sucks. New York is a waste of time. To hell with London and certainly fuck Frankfurt. This is the Thunderdome.